Bitte recht freundlich, sagte Butch. Sie lächelte nicht, er knipste sie trotzdem. Wie heißt du? Fragte ich. Keine Antwort. Butch schoss ein weiteres Foto, ich beugte mich nach vorn und legte eine Hand an ihren Hals. Ich ging davon aus, sie würde zurückweichen, aber das tat sie nicht. Ihre Haut sah wie Haut aus, wenn man nicht zu genau hinsah, aber sie fühlte sich nicht ganz wie Haut an. Ich ließ die Hand ungefähr 20 Sekunden lang dort liegen, bevor ich sie wieder wegnahm. Sie hat keinen Puls. Echt jetzt? Er schien nicht überrascht zu sein, und ich war es auch nicht. Wir standen unter Schock, und unser Verarbeitungsapparat war überlastet. Butch versuchte, eine Hand in die rechte Vordertasche ihrer Kordsamthose zu schieben, aber das ging nicht. »Keine echte Tasche«, sagte er. »Nichts davon ist echt. Es ist wie ein Kostüm. Ich glaube, dass sie ein Kostüm ist.« »Was machen wir jetzt mit ihr, Butch?« »Scheiße, wenn ich das wüsste.« »Die Polizei rufen?« Butch hob die Hände und ließ sie wieder sinken, eine unschlüssige Geste, die ihm gar nicht ähnlich sah. »Ach, das nächste Telefon hängt in Brownies Laden, der ist meilenweit weg, und Brownie schließt um 7. Ich würde sie über die Brücke zum Jeep tragen müssen.« »Ich könnte dich zwischendurch ablösen.« Das sollte möglichst tapfer klingen, aber ich musste weiter daran denken, wie meine Finger in etwas eingesunken waren, was wie Stiefel ausgesehen hatte, aber keine waren. »Das würde bedeuten, dass wir die Brücke nochmal herausfordern«, sagte er. »Was den Transport betrifft, ist ihr Zustand jetzt stabil, aber...« »Was? Was gibt's da zu grinsen?« Ich deutete auf die Frau, das Wesen, das wie eine Frau aussah, auf dem Sofa. »Sie hat keinen Puls, Butchie. Sie ist klinisch tot. Stabiler kann kein Zustand sein.« »Aber sie atmet und sie...« Er überzeugte sich noch einmal davon. »Sie sieht uns an.« »Hör zu, Lea. Bist du bereit, auf der Titelseite aller Zeitungen zu erscheinen und der Aufmacher jeder Nachrichtensendung nicht nur in Maine oder in den USA, sondern weltweit zu sein? Das passiert nämlich, wenn wir sie mitnehmen. Sie ist eine Außerirdische. Sie stammt von irgendwo weit draußen im Weltall. Nur, dass sie nicht scharf auf Erdenfrauen ist.« »Außer sie ist eine Lesbe«, sagte ich. »Dann könnte sie, du weißt schon, durchaus auf Erdenfrauen scharf sein.« Wir lachten wieder, wie man es tut, wenn man sich anstrengt, nicht überzuschnappen. Sie sah uns weiter an, kein Lächeln, kein Stirnrunzeln, überhaupt keinen Ausdruck. Eine Frau, die keine Frau war, die Kleidung trug, die keine war, aber richtigen Kleidungsstücken immer ähnlicher sah. Vermutlich hätte Butch eine Hand in ihre Hosentasche stecken können, wenn er es jetzt versucht hätte. Vielleicht hätte er darin sogar etwas Kleingeld oder eine halb verbrauchte Rolle Drops gefunden. »Wieso ist sie auf der Brücke gelandet? Was glaubst du, ist ihr zugestoßen?« »Keine Ahnung. Ich denke, sie...« Ich erfuhr nie, was er dachte. In dem Augenblick flutete nämlich Licht durch das nach Osten blickende Hüttenfenster herein. Die Gedanken in meinem Kopf lösten einander ab wie umkippende Dominosteine. Mein erster Gedanke war, die Zeit habe irgendwie einen Sprung gemacht und die Sonne gehe auf. Mein zweiter war, der Sonnenaufgang sei wegen der vielen Bäume im Osten niemals so hell. Der dritte war, irgendeine staatliche Organisation wolle die Frau holen und das seien Suchscheinwerfer. Und zuletzt dachte ich, dass tatsächlich jemand sie holen komme, nur keine staatliche Stelle. Das Licht wurde noch greller. Butch kniff die Augen zusammen und hob schützend eine Hand davor. Ich tat dasselbe. Ich fragte mich, ob wir einer hohen Dosis Radioaktivität ausgesetzt waren. Kurz bevor es in dem Raum so hell wurde, dass ich völlig geblendet war, sah ich zu der Frau auf dem Sofa hinüber. Man erinnert sich, dass ich wie der alte Rennie Lacasse gesagt habe, manche Bilder hätte ich nie und nimmer vergessen? Davon gibt es eine Ausnahme. Ich weiß nicht mehr, was ich gesehen habe, als ich sie in der gleißenden Helligkeit betrachtet habe. Gut möglich, dass ich es verdrängt habe. Ich glaube allerdings nicht, dass ich sie überhaupt angesehen habe. Ich glaube, dass ich in sie hineingeblickt habe. Was das Gesehene betrifft, kann ich mich nur daran erinnern, ein einziges Wort gedacht zu haben: Ganglien. Ich schloss die Augen. Das nutzte nichts. Das Licht schien durch meine Hände, durch meine geschlossenen Lider hindurch. Ich spürte zwar keine Hitze, aber es würde mein Gehirn trotzdem verkohlen lassen. Ich hörte Butch schreien. Im nächsten Augenblick verlor ich das Bewusstsein und war froh, loslassen zu können.